Abschnitt 3 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Bildnis. Meine erste Liebe war ein verschüchtertes Geschöpfchen. Sieh nur, ihr Madonnenköpfchen trug den Dornenkranz im Haar. Einen immergrünen Strauß wollte an der Brust sie tragen. Myrten, wie die Leute sagen, Myrten bringen Glück ins Haus. Zwischen weißen Rosen spricht stumm ein Bild von toten Jahren. Alles Leid, das ich erfahren, steht in diesem Angesicht. Ende von Bildnis.